Kapitel 04. Der Killer Nummer 1. Wir werden uns nun noch näher mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen befassen, die epidemische Ausmaße angenommen haben. Herzkrankheiten sind immer noch die Todesursache Nummer 1 in den USA. Nach Angaben der American Heart Association waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den letzten Jahren für fast 840.000 Todesfälle pro Jahr in den USA verantwortlich. Das ist etwa einer von drei Todesfällen im Land. Ungefähr alle 40 Sekunden erleidet ein Amerikaner einen Herzinfarkt. Warum ist das so? Die Bibel spricht oft über das Herz. Einer der wichtigsten Verse über das Herz ist Sprüche 4, 23, in dem Gott uns warnt, dass wir unser Herz mit allem Fleiß bewahren oder behüten müssen. Was fließt aus unserem Herzen? Physisch gesehen ist unser Herz das Organ, das das Blut des Lebens durch unseren Körper pumpt. Geistlich gesehen ist das Herz der zentrale Sitz unseres Geistes. Wir müssen lernen, unser Herz zu hüten und den Ursprung, die Quelle, unseres Lebens zu schützen. Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leibe. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben, Sprüche 4, 20-23. Wir haben den gesundheitlichen Segen, wenn wir im Gehorsam gegenüber Gottes Wort leben. Wenn Sie Gott in die Gleichung der Gesundheit des Herzens einbeziehen, ändert sich alles zum Besseren, wenn Sie an einer Herzerkrankung leiden oder in Zukunft mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dafür in Frage kommen, möchte der Vater den Kurs Ihres Lebens ändern, und er hat mir das Vorrecht gewährt, Ihnen zu zeigen, wie Ärger, Wut und Feindseligkeit. Lassen Sie uns über die wichtigsten zugrunde liegenden geistlichen Ursachen von Herzkrankheiten sprechen. Es gibt mehrere davon: Ärger, Feindseligkeit, Wut, Angst, Sorge, Stress und Herzenshärte. Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass Menschen, die Wut und Feindseligkeit als ihren Lebensstil angenommen haben, sehr anfällig für Herzkrankheiten sind. Ihr Zorn und ihre Feindseligkeit kochen knapp unter der Oberfläche ihrer Persönlichkeit und werden dann plötzlich durch irgendein Ereignis, ob groß oder klein, ausgelöst. Ihre Gemüter explodieren, sie schreien andere an, werfen mit Gegenständen und schlagen körperlich zu. Dazu, Wut und Feindseligkeit als Versuchungen Satans beginnen, der will, dass sie sich auf das Gesetz der Sünde einlassen, beeinträchtigen sie ihren Geist und Körper und führen zu Funktionsstörungen. Ich habe erlebt, dass Feindseligkeit zu einem hohen Cholesterinspiegel führt. Wut beeinflusst die Aktivität des Nervensystems und erhöht den Blutdruck. Das Risiko eines Herzinfarkts ist nach einem heftigen Wutausbruch 2 Stunden lang doppelt so hoch wie sonstige. Unsere Kampf- oder Fluchtstresshormone führen dazu, dass sich Plaque ansammelt, nicht aufgrund von Cholesterol, sondern aufgrund von kleinen Rissen in den Arterienwänden. Anhaltende Feindseligkeit bringt, genau wie anhaltende Angst, eine Lawine von Stresshormonen mit sich, die das Immunsystem schwächen. In den 3 Jahrzehnten, in denen ich Fallstudien durchgeführt habe, habe ich auch festgestellt, dass Typ A-Persönlichkeiten stärker zu Wut und Feindseligkeit neigen. Seit Mitte der 1970er Jahre haben Kardiologen erkannt, dass die Typ A-Persönlichkeit aggressiver, ehrgeiziger, kontrollsüchtiger, wettbewerbsorientierter und ungeduldiger ist als andere Menschen und daher anfälliger für Herzkrankheiten ist. Ich wurde von meinem eigenen Vater beeinflusst, eine Typ A-Persönlichkeit zu haben. Infolgedessen musste ich meine geistliche Verfassung und meine Persönlichkeit ändern und mich von vielen Dingen trennen, die nicht gut für mich waren. Es gibt Menschen, die tatsächlich süchtig nach starken Emotionen wie Angst, Ärger und Wut werden. Es wird ein Teil von ihnen. Mein Vater war süchtig nach Wut. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, müssen Sie sich auf Gottes Wort und seine Wege besinnen, um sich von dem Gesetz der Sünde zu lösen, das zu diesen süchtigen Gedanken geführt hat. Alles, auf das Sie außer auf Gott ausgerichtet sind, ist Ihre Sucht. Eine gerissene Aorta. Vor ein paar Jahren war ich in Minnesota, um eine Konferenz über die Überwindung von Krankheiten zu halten. Ich reiste mit meinem Wohnmobil dorthin, um für mehrere Nächte einen bequemen Platz zum Schlafen zu haben. Ich hatte die Erlaubnis, das Wohnmobil auf dem Grundstück eines anderen geistlichen Dienstes zu parken, das sich in der Nähe des Konferenzortes befand. Am letzten Tag der Konferenz hielt mich der Pastor des anderen Dienstes auf dem Parkplatz an. Dr. Reid, sagte er, ich weiß, dass Sie an Heilung glauben, würden Sie bitte für meinen Bruder beten? Seine Aorta ist gerade gerissen und er wurde ins Krankenhaus nach Dallas gebracht. Sie wissen nicht, ob er überleben wird. Ich schockierte ihn mit meiner Antwort. Es tut mir leid, das kann ich nicht tun. Warum nicht? Stotterte er. Ihr Bruder hat eine tödliche Krankheit. Er ist von Wut, Zorn und Feindseligkeit erfüllt. Die Bibel sagt mir, dass ich nicht für eine Krankheit beten soll, die zum Tod führt, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht. Eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten, und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist, 1. Johannes 5, 16 bis 17. Erinnern Sie sich an Kapitel 5? Es war die gleiche Antwort, die ich der Frau des Pastors geben musste, die an Metastasiertern Brustkrebs erkrankt war. Wenn ich sage, dass es sich um eine Krankheit zum Tode handelt, dann meine ich damit, dass es keine Heilung geben kann, wenn nicht die geistliche Ursache, die zu der tödlichen körperlichen Krankheit geführt hat, behandelt wird. Wenn das nicht geschieht, wird der natürliche Verlauf der Krankheit höchstwahrscheinlich zum Tod der Person führen. Der Mann war über meine Antwort verblüfft. Woher wussten Sie, dass mein Bruder genau so ist? Er ist voller Wut und Feindseligkeit, seit er im Alter von 7 Jahren missbraucht wurde. Was kann CH für ihn tun? Ich werde für Folgendes beten, antwortete ich. Ich werde dafür beten, dass die Ärzte ihn am Leben erhalten können, bis sie nach Dallas kommen. Sie müssen ihm die Wahrheit vermitteln, was Gottes Wort über Wut und Feindseligkeit sagt. Wenn er geheilt werden will, muss er seine jahrelange Wut bereuen und sogar denjenigen vergeben, die ihn vor all den Jahren missbraucht haben. Nicht, weil sie nicht schuldig waren oder nicht Unrecht hatten, sondern weil dies das Einzige ist, was ihm sein Leben zurückgeben und ihn befreien wird. Dann wird Gott ihn heilen. Jetzt wissen Sie, was Sie zu tun haben, er stimmte zu. Wir müssen die Wahrheit von Gottes Wort kennen und für uns akzeptieren, um frei zu werden. Das ist die Ursache und Wirkung des Evangeliums von Jesus Christus. Wie Sie Ärger, Wut und Feindseligkeit überwinden können, im Kapitel über Allergien haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, das Wesen Gottes anzuziehen, um das Gesetz der Sünde in unserem Leben zu überwinden. Auch hier handelt es sich um das Wesen Gottes, wie es in Galater 5, 22 bis 23 beschrieben wird, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wir sollen den alten Menschen mit dem Gesetz der Sünde ablegen und den neuen Menschen mit dem Wesen Christi anziehen, den neuen Bund im Glauben ergreifen. Im Kolosserbrief sagt uns Gott, jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Kolosser 3, 8 bis 10, 12 bis 14. Sinnen Sie über diese Bibelstelle nach. Zieht den neuen Menschen an, der ein Abbild des Wesens Gottes ist. Bekennen Sie Ihre Sünde des Zorns, der Wut und der Feindseligkeit und ziehen Sie den neuen Menschen der Barmherzigkeit, der Freundlichkeit und der Wahrheit an. Der Heilige Geist, der in Ihnen wohnt, wird Ihnen helfen, sich zu erneuern und zu verwandeln, wenn Sie über Gottes Wahrheit nachdenken. Das sind die Dinge, die Wut und Angst bekämpfen und unsere Persönlichkeit neu definieren werden, so dass sie mit Gottes Wort übereinstimmt. Angst, Stress und Sorge. Die Bibel sagt, dass in den letzten Tagen die Herzen der Menschen vor Angst versagen werden, vergleiche Lukas 21, 26. Viele Menschen denken, dieser Vers beziehe sich nur auf etwas Katastrophales in der Zukunft, aber es gibt genug Furcht und Angst in der Welt, sodass diese Bibelstelle auch auf die heutige Zeit zutrifft. Die Herzen der Männer und Frauen lassen sie vor lauter Angst im Stich. Wir haben Angst vor der Zukunft, Angst voreinander, Angst vor politischen Entscheidungen und Angst vor Krankheiten. Wir werden von der Angst vor dem Tod geplagt. Und das erste Organ, auf das die geistlichen Ursachen von Angst, Sorge und Stress abzielen, ist das Herz. Denken Sie daran, dass der Feind Ihnen durch diese Angst und Sorge keine Herz-Kreislauf-Erkrankung zufügen kann, wenn Sie ihm nicht die Erlaubnis dazu geben. Jesus hat das Werk am Kreuz für uns vollendet. Jetzt müssen wir ihm im Gehorsam folgen. Es bringt nichts Gutes, wenn wir im Ungehorsam leben und gleichzeitig versuchen, ihm zu folgen und geheilt zu werden. Sie sind derjenige, der für Ursache und Wirkung verantwortlich ist, Sie sind dafür verantwortlich, auf Gott und sein Wort einzugehen, Sie sind nicht dafür verantwortlich, auf den Teufel einzugehen. In Hebräer 5, 14 heißt es, die durch Übung ihre Sinne geschärft haben zur Unterscheidung von gut und böse. Christen müssen lernen, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Sie können nicht sagen, der Teufel hat mich dazu gezwungen. Sie haben die Verantwortung, Gottes Wort zu suchen, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Das ist Ursache und Wirkung. Die Bibel sagt, denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, Apostelgeschichte 17, 28a. Wir leben in dieser Welt, aber wir müssen uns nicht wie die Welt verhalten. Ziehen Sie stattdessen das Wesen Gottes an. Tun Sie Buße und legen Sie das Wesen Satans ab, das in Ihrem Körper Krankheiten verursacht.